deutsche Volksgenossen, Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen. Wir gedenken heute der Rückkehr der Ostmark in einer Kampfepoche, die über Jahrhunderte des Deutschen Reiches entscheiden wird. In einer solchen Lage, glaube ich, ist es notwendig, dass wir zwei Fragen uns zur inneren Prüfung vorlegen und sie innerlich bejahen können. Nämlich ist das, was sich heute in der Welt abspielt, eine Notwendigkeit gewesen, oder ist das nur eine Folge deutscher Unzulänglichkeit, Böswilligkeit, Schwäche, eine Summe deutscher Fehler, die wir gemacht haben könnten? Und zweitens, hat diese Auseinandersetzung einen tiefen geschichtlichen Sinn oder ist sie nur ein Kampf um Dinge, die nach wenigen Jahren sich wieder ändern könnten? Ich glaube, dass diese Frage in diesen vergangenen Monaten Millionen und Abermillionen innerlich bewegt haben und dass sie alle aus Instinkt hier eine tiefe Bejahung gefunden haben. Aber es ist auch notwendig, sich über dieses instinktive Wissen, tiefe Innere und auch nach außen gehende Rechenschaft abzulegen. Da müssen wir, was die Notwendigkeit dieser Auseinandersetzung betrifft, glaube ich, folgenden lapidaren Satz an die Spitze stellen. Wer den Willen zu Großdeutschland bejaht, der muss auch diese Auseinandersetzung bejahen. Denn diese Frage, um die es heute geht, sie berührt die innere Existenz unserer ganzen nationalsozialistischen Bewegung und ihrer Revolution. 1918, da haben sich Millionen verzweifelt gefragt, ob wirklich die deutsche Geschichte mit diesen grauen Novembertagen zu Ende gegangen wäre, ob wirklich der Sinn eines tausendjährigen Ringens darin bestanden haben könne, dass dieses Ringen nunmehr zu Ende sei und dass alles umsonst gewesen sei. Und auf diese Frage haben ebenfalls Millionen geantwortet und erklärt, dass sie nicht glauben könnten, dass dieser große Kampf der deutschen Geschichte gleichsam ins Nichts verlaufe. Und es haben sich dann Gruppen und Grüppchen und Einzelne in allen Städten und Dörfern gefunden, die diesen Charakterprotest auch öffentlich anmeldeten. Und inmitten aller dieser Gruppen ist dann die NSDAP entstanden und sie ist im Ringen der verschiedenen Parteien und Anschauungen und Männer schließlich als Siegerin durchs Ziel gegangen. Und dieses Ziel war vom ersten Tage an diese Schande von 1919, die sich in Versailles und Saint-Germain abspielte, einmal für immer abzuschulden und alle deutschen Energien zu sammeln, damit sich eine solche Schande niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen konnte. Und damit verbunden war natürlich auch der Wille, einen Widerstand aufzurichten. Zunächst einen Widerstand gegen alle die korrupten Parteien der Vergangenheit, dann aber auch ein Widerstand gegen die äußeren Feinde des deutschen Volkes. Das war eine innere Notwendigkeit. Und da mussten wir uns auch 1933 und in den kommenden Jahren sagen, dass mit dem ersten Jahr, dass wir zu einer neuen Idee und zu einem Widerstand aussprachen, gleichsam schon alle Möglichkeiten des Kampfes auch in der Zukunft verborgen lagen. Und wir in entscheidenden Stunden in den kommenden Jahren immer wieder standgehalten haben, so dann immer im Zurückdenken an jene ersten Tage, die auch ein Jahr von uns forderten. Und so ist es, glaube ich, auch in diesen vergangenen Jahren uns gegangen. Denn wenn wir in entscheidenden Stunden schwach geworden wären, dann wären wir vielleicht um die Siegespalme unserer ganzen Revolution gekommen. Und deshalb ist diese Auseinandersetzung Notwendigkeit geworden. Und grundsätzlich dürfen wir eines sagen, jeder Gegner, ganz gleich von welcher Seite er kommen mag, der den Lebensraum und den Lebensnerv der deutschen Nation berührt, der ist eben unser Feind. Und was den Sinn dieses Kampfes anbetrifft, so glauben wir ihn allerdings schon heute zu sehen. Aber wir wissen sehr genau, dass das, was Menschen in den Sinn einer Gegenwart legen, nicht immer voll ausgeschöpft werden kann von eben dieser Gegenwart. Dass sich dann Taten und Ereignisse vollziehen von einer geschichtsmächtigen Kraft, die erst kommende Jahrzehnte und Jahrhunderte zu überblicken vermögen. Aber heute dürfen wir schon eines sagen. Man hat den Deutschen in einer literarischen Welt der letzten Jahrzehnte mehr als einmal vorgeworfen, dass er ein schlechter Politiker gewesen sei. Und wenn man die letzten 50 Jahre überblickt, dann kann diese Beschuldigung vielleicht manches Mal einen Schein der Berechtigung gehabt haben. Aber es ist schließlich nur so gewesen. Der Deutsche hat eine Politik, die nur von heute auf morgen lebte, nur von der Hand in den Mund Geschäfte machte. Mit einer solchen Politik hat sich das deutsche Volk nie innerlich anfreunden können. Es haben einige Diplomaten und Beamte davon Kenntnis genommen, einige Zeitungen haben darüber geschrieben, aber das deutsche Volk hat dann nur groß gekämpft und ist immer nur dann groß in der Politik gewesen, wenn es einen inneren Sinn in diesem Kampf gefunden hat. Und wenn wir von diesem Gesichtspunkt die deutsche Geschichte überblicken, dann dürfen wir eines sagen, jene Staaten, die uns in den letzten 50 Jahren den Vorwurf machten, schlechte Politiker gewesen zu sein, die sind überhaupt von Germanen gegründet worden. Wenn ein General Castelnau erklärt, Frankreich müsse sich hüten vor einer neuen Überflutung durch die germanischen Barbaren, dann hätte er alle Ursache festzustellen, dass sein Frankreich auch seinen Namen von diesen Barbaren hergezogen hat. Und wenn die Engländer heute einen Kampf gegen die deutschen Hunnen führen, dann müssen sie ernst sich doch einmal auch sagen, sie brauchen nur gewisse Städte und Dörfer von Schleswig-Holstein und von Friesland zu betrachten, da werden sie die Ursprünge ihrer eigenen Namen, ihrer eigenen Städte und Dörfer finden. Und es ist nicht ein trauriges Zeichen für uns, dass diese beiden Völker heute so denken, sondern es ist nur ein Zeichen des Verfalles dieser beiden Nationen, dass sie so über ihre eigenen Ursprünge zu urteilen wagen. Und sie sagen ferner, wir sind gleichsam als Emporkömmlinge in eine saturierte große Welt getreten, die alten Staaten wie Frankreich und England hätten das legitime Recht, über Europa und über die Welt zu bestimmen. Und da müssen wir eines sagen, diese beiden Staaten belieben, die deutsche Geschichte höchstens mit Friedrich dem Großen zu beginnen. Diese Persönlichkeit hat ihnen vielleicht nach einem langen Zusammenbruch wieder einen gewissen Respekt eingeflößt. Aber wir müssen schon hier wieder eine Korrektur vornehmen, weil wir der Überzeugung sind, dass das Deutsche Reich viel älter ist und größer war als die Reiche der Franzosen und Engländer. Denn als nämlich einmal schon die Tschechen sich an König Heinrich I. wandten, mit der Bitte, sie in seinen hohen Schutz zu nehmen, da gab es weder ein englisches Reich, noch gab es überhaupt eine englische Sprache. Später ein Geschlecht der hohen Staufen gab. Da ging neben Kaiser Friedrich Barbarossa sein großer Kanzler Reinhard von Dassel. Er sprach von den Königen von Frankreich und von England nur als von den beiden kleinen Königen am Rande Europas. Und deshalb dürfen wir eines mit Stolz sagen. Die Geschichte Europas ist nämlich nicht die Geschichte von Frankreich und England, sondern die Geschichte des Abendlandes ist deutsche Geschichte gewesen. Zweifellos hat dieses deutsche Volk und das deutsche Reich mit dem 30-jährigen Krieg einen Blutverlust erlitten, wie kaum je eine andere Nation. Die 4,5 Millionen, die im Reich übrig blieben an deutschen Menschen, die waren tatsächlich der Rest eines furchtbaren Kampfes, einer furchtbaren Zerfleischung. Aber dass aus diesen 4,5 Millionen wieder 80 Millionen werden konnten, das ist ein biologisches und charakterliches Wunder, wie es größer in der europäischen Geschichte überhaupt nicht zu verzeichnen ist. Und dieses biologische Wunder, nicht geleitet von bewusster Organisation, nicht geleitet mehr von einem großen, allumfassenden Staatswillen wie im frühen Mittelalter, das schuf sich auf märkischem Sande einen neuen Kernpunkt, einen neuen Ausgangspunkt. Und ich glaube, wir denken alle so groß von deutscher Geschichte, dass wir das gerade auch in der Ostmark heute feststellen können. Man mag gegen Preußen sagen, was man mag, aber es hat die Substanz des germanischen Charakters einmal gerettet. Und wenn wir dieses im Bewusstsein einmal zusammenfassen, jene Größe des Deutschen Reiches im frühen Mittelalter und die machtvolle Wiederauferstehung dieses Reiches durch Preußen, dann glauben wir, den Sinn dieses Ringens, in dem wir heute stehen, wo dahin fassen zu können, Deutschland als Ganzes wieder in jene Stellung zu heben, die ihm seit den Tagen der großen Sachsen und Hohenstaufenkaiser gebührt. Diese gesamtdeutsche Geschichtsauffassung, sie umfasst nicht nur Preußen, sie umfasst nicht nur Österreich, sie umfasst genauso das frühe Mittelalter, als die großen deutschen Kaiser den Grund für alles dieses legte. Und somit sehen wir diesen Sinn, diesen aus dieser Auseinandersetzung, dass dieses groß gewordene deutsche Volk durch eine Idee und eine Führung geeinigt wieder Schirmer und Ordner Zentraleuropas wird und machtvolle Sicherung für seine Kultursendung in diesem seinem Lebensraum. Ich glaube, wenn wir das innerlich heute an diesem Erinnerungstag erleben, dann dürfen wir sagen, niemals hat ein Krieg einen tieferen Sinn gehabt als gerade dieser. Wir sehen noch einmal zurück in jene Zeit, als eine fränkische Universalmonarchie gleichsam aus ganz Europa einen einzigen Staat bilden wollte, gleichsam den Gottesstaat auf Erden. Dieser erste universalistische Versuch, so groß er angelegt gewesen sein mag, zerbrach und Frankreich teilte sich von den übrigen Gebieten. Die Provence und Burgund sind dann noch 400 Jahre nicht französisch gewesen, sondern gehörten zu Lotharingien. Seit dieser Zeit sehen wir aber die Tendenz des deutschen werdenden Reiches in einem Zurückweichen gegenüber dem Westen und einem großen Ausgreifen nach dem Süden und später nach dem Südosten und Nordosten. Nach dem Sturz der Hohenstaufer geht Lotharingien an Frankreich. Und im späteren Verlauf der Geschichte, da wird aus der Stadt Nanzig die Stadt Nancy, aus der Stadt Verdun wird die Stadt Verdun und mitten im Frieden muss das Deutsche Reich das Elsass an die Franzosen geben und der westfälische Frieden bringt die Absplitterung weiterer Teile dieses deutschen römischen Reiches, deutscher Nation. Der Druck des deutschen Volkstums setzt sich nach Nordosten und nach Südosten fort. Und wenn ich heute hier in der Ostmacht spreche, so steigen für Sie alle in diesen Tagen die Erinnerung nicht nur der letzten 10 Jahre auf, sondern auch die Erinnerung der großen stolzen Geschichte Ihrer ganzen Ostmark in den vergangenen Jahrhunderten. Denn was Krallen, Kärnten und Steiermark für Sie bedeuten, das hat man vielleicht im Reiche von 1870 nicht so genau gewusst. Das ist erst in den letzten Jahrzehnten wieder lebendiges Bewusstsein, nicht nur bei Ihnen, sondern bei uns allen gewesen und geworden. Wir wissen sehr wohl, dass die Habsburger Dynastie, die einmal aufgerufen war, dieses Land zu bauen und zu schirmen, die auch tatsächlich in gewissen Zeiten dieser historischen Aufgabe gewachsen gewesen ist, dass sie doch aus Ursprüngen, die wir heute nicht näher untersuchen können, schließlich geistig im Lager der Inquisition blieb, national sich nicht ausbauen konnte, sondern durch viele Heiraten universalistisch wurde, überall in Österreich, in Burgund, in Niederlanden, in Spanien herrschen wollte und ihre ureigentliche Aufgabe hier im Südosten nach und nach vergaß. Nichtsdestoweniger, trotz dieser Dynastie, bleibt die Leistung dieses Volkes der Ostmark eine historische und unvergängliche Größe im Gesamtkampf der deutschen Nation. Als schließlich nach 1870 ein Traum so vieler Deutscher, wenn auch auf einem sonderbaren Umwege der deutschen Geschichte, Wirklichkeit zu werden begann, da zeigte sich, dass er schon im 19. Jahrhundert zusammengehen musste mit Kräften, die vorher nicht vorhanden, im 19. Jahrhundert aber schon Mächte der Politik geworden waren. Der Kapitalismus und die ganze Anschauung dieser Zeit damit verbunden, der zeigte eine geistige Saturiertheit und eine Uninteressiertheit über die Schranken des Reiches hinaus, die uns Nationalsozialisten heute unverständlich scheinen. Wir wissen alle, dass die Verzweiflung der Volksdeutschen außerhalb dieses Bismarckreiches jahrzehntelang dagewesen und immer größer geworden ist. Wir wissen aber auch, dass die Sehnsucht nach volklicher Erfüllung außerhalb der Grenzen des Reiches oft größer war als im Reiche selbst, weil nämlich diese Volksdeutschen ihr Volkstum nicht als bürgerliches Geschenk erhielten, sondern es täglich neu erobern mussten. Und deshalb scheint es mir gerecht, an diesem Tage auch eines Mannes zu gedenken, der als politischer, unmittelbarer und moderner antijüdischer Kämpfer sich ein Ruhmesblatt in diesem Kampf erworben hat, nämlich des Ritters Georg von Schönerer. Er hat mit vorbildlichem Mute gegen eine ganze Welt gekämpft. Er hat rechnen müssen mit einer 1000-jährigen dynastischen Tradition. Er hat rechnen müssen mit einer festgefügten kirchlichen Tradition. Er hat neuerdings rechnen müssen mit einer ungeheuren jüdischen Kapitalmacht. Und er ist trotzdem ein Rufer von euch allen geworden. Und ich glaube auch, dass sein Ruf mitgewirkt hat in die nationalsozialistische Revolution mit hinein. Als er 1906 gegen die zugunsten der Slawen in Österreich eingereichte Wahlreform protestierte. Da sagte er, durch die slawische Wahlreform will man nicht nur den Anschluss an das Deutsche Reich seitens Deutsch-Österreichs um jeden Preis verhindern. Ja, man will nicht einmal einen bundesrechtlichen Anschluss an das Deutsche Reich im Bereich der Möglichkeiten haben. Und damit hatte er, wie mit vielen anderen Ausrufen und Reden, den Kern der damaligen Politik des Hauses Österreichs gekennzeichnet. Und er schickte wenige Jahre später bei einer neuen Reform einen seiner Anhänger hier ins Wiener Parlament, der dann ein Problem berührte, das heute noch ein lebenswichtiges, ja das entscheidende Problem von uns allen geworden ist. Dieser schöne Rianer sagte 1912 im Parlament, wissen Sie, warum die Sozialdemokratie groß geworden ist? Und was glauben Sie, welche Mittel es gibt, um diese Partei verschwinden zu machen? Ein sehr einfaches Mittel, zu dem leider die österreichischen Regierungen nie Zeit gehabt haben. Es ist die soziale Reform. Hätten Sie vor 25 Jahren angefangen, eine soziale Reform einzuführen, hätten Sie daran gedacht, den Arbeitern eine Altersversorgung zu geben, hätten Sie daran gedacht, die Arbeiter vor Unfall entsprechend zu schützen. Aber die Regierung verlangt 2 Millionen Kronen mehr für den Träger der Krone und begründet das mit der zunehmenden Teuerung der Lebensmittel. Ja, meine Herren, fällt Ihnen denn nicht auf, dass das ein Faustschlag ins Gesicht der gesamten arbeitenden Bevölkerung ist und dass eine solche Regierungsvorlage den Anarchismus und die Sozialdemokratie großziehen muss? Es stimmten also in dieser Vorlaufsbewegung streng nationalistische und auch, wir dürfen heute sagen, soziale, sozialistische Gedanken mit. Aber es war ihr nicht beschieden, den Sieg zu vollenden, innere Zwistigkeiten, Verrat und schließlich eine übermächtige Tradition in Österreich und ein vollständiges Missverstehen in Deutschland selber sind die Folgen gewesen, dass diese Vorlaufbewegung nicht zum Zuge kam. Aber wir wissen, wie treu Ritter von Schönrau auch über den Zusammenbruch hinaus gehalten hat. Und wenn er schließlich seinen letzten Wunsch erfüllt sah, in der Nähe Bismarcks begraben zu werden, dann ist auch das unser tiefsten Ehrfurcht gewiss. Die deutsche Geschichte ist einen anderen Gang gegangen, als Bismarck sich geträumt hat und als Schönrau es sich gedacht hat. Sie ist einem Zusammenbruch entgegengeschritten, wie er furchtbarer seit dem 30-jährigen Kriege nicht eingetreten war. Aber vielleicht hat sich gerade in diesen Tagen des Zusammenbruches ein altes, mystisches Wort bewahrheitet. Es sind die tiefsten Brunnen, welche die höchsten Wasser tragen. Deutschland musste scheinbar auf den Grund seiner Existenz zurückgehen, um die Wurzel seiner Kraft neu zu entdecken, und so ist dann aus der größten Niederlage seit 400 Jahren die größte Wiedergeburt seit 1000 Jahren geworden. Nach einem langjährigen Prozess der Scheidung und Absonderung leben wir heute in einem Prozess der Wiedervereinigung. Und vor dieser Tatsache, da verblassen alle Sorgen, die wir oder unsere Vorväter jemals gehabt haben oder unsere Kinder noch einmal haben werden. Denn wir wollen uns doch einmal einen solchen triumphierenden Gang vor Augen führen, wie sie die nationalsozialistische Revolution in knapp 20 Jahren hinter sich gebracht hat. 1919 ein verzweifeltes, aufgelöstes, glaubensloses Volk, wenige Menschen, die den Glauben hatten und eine neue Idee predigten. Und diese kleine Kampftruppe, die erobert sich gegen alle ihre Feinde, Schon knapp nach 14 Jahren das ganze Deutsche Reich. Ohne Waffen, nur mit einem Glauben, mit einer Energie und Zähigkeit und mit einer neuen Idee begabt. Und nach 33, wo dieses Reich nahezu waffenlos einer waffenstarrenden feindlichen Umwelt sich gegenüber sieht, da erleben wir das Phänomen, dass nach 5 Jahren schon dieses Reich wieder in Waffen dasteht und die ganze Nation sich einsetzt für sie, für die Befreiung dieser Ausmacht. Und es vergehen nur wenige Monate. Dann sind sie oft schon dabei, mit dem ganzen Reich und das Sudetenland wird heimgeholt. Und wenige Monate später, da wird das Protektorat Böhmen und Mähren befriedet. Und kurz darauf kehren jetzt gemeinsam mit dem Reich, mit der Ostmark, mit den Sudetenländern, kehrt das Memelland im Schutz dieses Großdeutschen Reiches ein. Und schließlich alle gemeinsam in einem Kampfe, um auch das deutsche Volkstum in Polen zu retten und diesen Polen-Terror gegen eine hochwertige Nation für alle Zeiten unmöglich zu machen. Und dieser Raum, der dort neu erobert wurde, der wird freigemacht für die Germanisierung nicht der Polen, sondern für die Germanisierung des Bodens. Und hier zieht... Und hier ruft der Führer jene Volksdeutschen auf, die versprengt und unsicher auf sich gestellt ihre Positionen nicht halten können. Er ruft die Balten heim ins Reich, er ruft die Wolloniendeutschen heim ins Reich. Und auch sie kommen und er ruft die Südtiroler ins Reich und auch sie sprechen sich für Deutschland aus. Ich glaube, wir erleben so viel, dass wir diese Tatsachen einer buchstäblichen großen Völkerwanderung gar nicht so recht begreifen, was das bedeutet. Ich weiß, wie sich eine Sitzung im Baltenlande abgespielt hat. Da kamen die Vertrauensleute der Balten zusammen und es wurde ihnen mitgeteilt, dass der Führer wünsche, dass sie nach Hause ins Reich kämen. Da fragte ein alter Balde, also es ist der bestimmte Wunsch des Führers, dass wir hier alles verlassen und ins Reich kommen. Als das bejaht wurde, war die Debatte auch zu Ende und ohne Lamentieren wurde sofort über die organisatorischen Maßnahmen gesprochen. Damit verließ ein Stamm 750 Jahre seiner Geschichte, sein Land, seine Höfe, seine Burgen und Domen und alle seine Häuser, schloss sie ab, gab die Schlüssel an die Trauergesandtschaft und kehrte heim nach Hause. Wir haben viel von den Völkerwanderungen gelesen, aber diese Völkerwanderung der Wolloniendeutschen, 400 und 500 Kilometer in ihrem Treck, mit 20 und 30 Grad Frost wochenlang unterwegs, mit ungebrochener Haltung, das ist eine beispiellose Leistung eines deutschen Glaubens, die wir schon heute verewigen und verehren wollen. Und die wir für alle Zukunft in das Buch der deutschen Geschichte mit goldenen Lettern eintragen wollen. Und wenn die Südtiroler ihre uralten Bauernhöfe verlassen, mitten in einer riesigen Auseinandersetzung ihre Sache auf Deutschland stellen, dann ist doch das verehrungswürdig. Und wir wissen, welches innere Opfer es gerade für einen Bauernstamm bedeutet, diesen seinen Bauernhof nach viel hundert Jahren Abschied zu geben. Applaus Und diese Maßnahmen, sie haben doch nur einen Sinn. Dass das deutsche Blut nicht mehr verloren gehen soll in der Welt. Sondern wenn einmal hier im Osten Raum geschaffen wurde, dann muss dieser Raum mit deutschen Menschen ausgefüllt werden. Und wenn man fragt, warum denn diese schweren Maßnahmen gerade in der Zeit eines großen Krieges durchgeführt würden, wo die Eisenbahnen belastet werden, wo keine Menschen vorhanden sein, das doch alles bis ins Letzte richtig durchführen zu können, dann müssen wir sagen, solche Maßnahmen sind überhaupt nur in großen Zeiten der Geschichte möglich. Große Entschlüsse kann man in Zeiten eines satten, bürgerlichen, materialistischen Friedens nicht fassen. Und für große Entschlüsse ist dann der Einzelne auch nur dann reif, wenn er begreift, dass seine Existenz und die Existenz von 80 Millionen schließlich ein und dasselbe geworden sind. Was für uns aber entscheidend dabei mitspielt im Reiche, das ist das Zeichen des großen Vertrauens, den das Volksdeutschtum heute in das Reich Adolf Hitlers hat. Denn keiner von den Volksdeutschen, die herkommen und die beeinflusst gewesen sind von allen möglichen Kräften, keiner von denen hat im Voraus doch gewusst, wie dieser Krieg ausgehen könnte. Sie wissen doch alle, dass wenn wir unterliegen sollten und sie dort in diesem Ostraum sitzen, dann wird bei einem Sieg der Westens und der Polen keiner von ihnen mehr lebendig bleiben. Und sie kommen trotzdem alle hierher. Und das gibt wieder uns im Reiche jene Kraft, erst recht in den Sinn dieses Krieges zu setzen und diesen Sinn immer tiefer zu begreifen. Nicht nur als ein Sieg eines großen Reichsgedankens, sondern auch als ein Sieg einer zentralen Kraft, die ganz Europa zu retten berufen erscheint. Und deutsche Volksgenossen, es gibt gewiss Zeiten des Friedens und Zeiten des Kampfes. Es gibt sicher unter uns 80 Millionen Menschen, die doch eine gewisse Sehnsucht nach einem guten bürgerlichen Frieden, nach etwas Romantik und etwas Biedermeier haben. Es gibt Menschen, die sicher sehr gerne friedlich unter ihrem Apfelbaume sitzen wollen und erklären, die ganze Welt sollte uns doch in Frieden hier unseren Acker bebauen lassen. Die Menschen vergessen nur eine kleine entscheidende Tatsache. Damit ein Deutscher friedlich heute unter seinem Apfelbaum sitzen kann, mussten 1000 Jahre um diesen Apfelbaum gekämpft werden. Und es ist nur einmal so, wir können uns die Zeit nicht wählen, da wir geboren werden. Wir können nur eines machen, der Zeit, die uns entgegentritt, eine bestimmte Haltung entgegenbringen. Es gibt einen Frieden voller Kulturbrüten, voller schöner Geselligkeit. Es kann aber auch ebenso einen Frieden einer satten Bürgerlichkeit und eines satten Verfaulens geben. Und genauso kann es Kriege sinnloser, blutgierigster Art geben, aber auch Kriege, die um ein hohes Ideal und um den Sinn des Lebens überhaupt geführt werden. Und da haben wir nur eines zu tun. In das Schicksal, in das wir hineingeboren wurden, dem haben wir uns gegenüberzustellen mit Instinkt und tiefem Bewusstsein und haben uns zu bemühen, eine Zeit des Friedens groß kulturell zu gestalten und einer Zeit des Krieges so entgegenzutreten, dass wir vor der Vergangenheit und der Zukunft bestehen können. Denn wir sind nicht dazu da auf der Welt, um große Geschäfte zu machen, sondern sind dazu da, ein großes Schicksal mit einer Idee zu erfüllen. Und wenn Sie auf Ihre Burgen in der Steiermark und in Kärnten blicken, und wenn Sie für manchen bürgerlichen Wanderungen so romantisch ausschauen könnten, dann darf man nie vergessen, dass diese Burgen niemals wegen der Romantik gebaut wurden, sondern dass in diesen Burghöfen Schwerterlärm erscholl und dass sich in diesen Burgen oft die letzten Flüchtlinge der letzten Dörfer zusammenfanden und dass aus diesen Burgen die Stöße immer wieder nach Südosten gingen, um dieses deutsche Gebiet vor den Fluten der Osmanen immer wieder zu schützen. Und so ist denn alles, was an Burgen und Grenzwellen steht, immer ein Zeichen des Kampfes gewesen. Die Burgen von früher sind dasselbe, was der Westwall von heute. Und was die Ostmark im Kampfe gegen den Südosten erlebte, das sehen wir in den Burgen des Nordostens, sehen wir in den Burgen am Rheine. Es ist immer wieder irgendein großer Kampf in der Welt gewesen. Und wir können dieses eherne Geschehen der Welt nicht ändern, sondern haben uns in dieses Geschick hineinzustellen und dürfen eines sagen, auch die jüngste Vergangenheit ist tapfer gewesen, so wie die Voreltern tapfer gewesen sind. Auch wir im Altreich dürfen eines sagen, wir haben schließlich auch 14 Jahre mit unserem Kopf gespielt. Wenn die anderen uns unseren Kopf nicht vor die Füße gelegt haben, so ist es ihre Ungeschicklichkeit, Feigheit und Dummheit gewesen. Und über allem gilt ein Wort von Adolf Hitler für damals, für heute und für alle kommenden Zeiten. Die Erde ist nicht dafür feige Völker. Wenn wir aber heute uns bemühen, noch eine tiefere Analyse über diesen Nationalitätenkampf anzustellen, da können wir eines sagen. Gewiss war in vergangenen Jahrhunderten der König oder Kaiser der Repräsentant einer Nation. Aber er war es doch nicht in dem tiefer verlagerten Sinne, wie es die Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts ermöglichte. Er war doch der Führer einer bestimmten Ritterkaste und die war vom Volke doch ziemlich getrennt. Er konnte einmal der Sehnsucht eines Volkes Ausdruck verleihen, war aber innerlich nicht an diese gebunden. Und dieser Nationalismus im 19. Jahrhundert, der steht schon in einem viel breiteren, alle Schichten erfassenden Zeichen. Wenn ein Herder die Stimmen der Völker sammelt und nun alle Volkslieder der Vergangenheit in schöner Reproduktion wiedergibt, so ist dieser Herder neben vielen politischen Denkern mit ein Begründer so mancher auch des tschechischen Nationalismus geworden. Was sich aber hier in dieser Bewusstwerdung auch der kleinsten Völkerschaft vollzieht, ist geistig und politisch gesehen eine fortschreitende Atomisierung Europas. Jedes Volkstum zu ehren, das erscheint uns auch heute noch als ein sittliches Gebot. Aber wir haben auch das Gesetz der Natur zu ehren. Und diese Natur hat nun einmal große und kleine Völker in die Welt gesetzt. Und wenn wir ein Volkstum in seiner Seele und Kultur schätzen, fördern und ehren wollen, so ist diesem Volkstum damit noch nicht das Recht zugesprochen, mit der gleichen Stimmgewicht zu sprechen wie die großen Völker der Weltgeschichte. Und wir haben diese geistige Atomisierung schließlich in der politischen Darstellung der verschiedenen kleinen Völkerschaften erlebt. Und wir haben ein Gesetz, ein psychologisches Gesetz, glaube ich, gerade in diesen Jahren tief erfasst. Ein kleines Volk unterwirft sich einem annähernd großen ungern oder niemals. Ein Beispiel war schon das Auseinandergehen von Schweden und Norwegen. Auch da zeigte sich, dass diese beiden annähernd gleich großen Völker sich nicht gegenseitig unterwerfen konnten und sie haben damals wirklich in vernünftiger und vornehmer Weise eine Trennung ihrer staatlichen Kompetenzen vorgenommen. Und in unserer Zeit haben wir es zwischen Tschechien und Slowaken erlebt. Den Slowaken wurde ein annähernd großes Volk als Herr zudiktiert. Und das schien diesem annähernd gleichen großen Volk unmöglich zu ertragen. Aber wir glauben, daraus eine neue Lehre zu ziehen. wenn es unmöglich erscheint, dass ein kleines Volk sich einem annähernd ebenso kleinen nicht ergeben kann, so vergibt es sich in seiner politischen Achtung gar nichts, wenn es sich als im Lebensraum eines großen Volkes stehend erklärt und mit diesem großen Volk gemeinsam sein Schicksal verbindet. Dieses große Volk hat aber eine politische und moralische Pflicht. Die Seele des in seinem Lebensraum lebenden kleineren Volkes und dessen Kultur nicht zwangsweise umgestalten zu wollen. Es muss dieses Volkstum ehren und achten als ein Gebilde der Natur und Geschichte. Es kann sich in seiner ganzen Schicksalsgebarung anfügen und in dieser Kombination der beiden Kräfte der Anfügung und Achtung wird eine neue Lebensgrundlage für Europa heute schon geschaffen. Denn dieser Gedanke ist zweifellos eine revolutionäre Idee, die sich gegen die ganze imperialistische Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts repräsentiert durch das Judentum und England wendet. Denn dieser Imperialismus, der Wirtschaftsimperialismus des 19. Jahrhunderts, der wollte wirtschaftlich herrschen, er wollte politisch herrschen und er kümmerte sich um die Seelen der verschiedenen Völker der Welt überhaupt nicht. Er schickte dem einen Volk Opium, er schickte den anderen unerbetene Missionare, er schickte dem anderen sonstige Erzeugnisse seiner Warenhausindustrie. Er hat die kulturgegebenen Unterschiede der Rassen nicht anerkannt und die Sippengefüge der Völker Afrikas zersetzt und tausenderlei Dinge mehr. Er hat weder von Rassenachtung noch von Seelenachtung eine Ahnung gehabt. Und deshalb uns heute ein neues Europa und eine neue Welt prägen zu wollen, das erscheint uns als der Gipfel dieser ganzen Anmaßung der Gedankenwelt des 19. Jahrhunderts. Und schließlich können wir hier experimentell etwas nachweisen. Dieselben Herren, die heute eine neue Welt aufbauen wollen, die hatten ja schon einmal die Chance dazu. Denn 1919 lag die ganze Macht der Welt in der Hand von drei oder vier Männern. England, Frankreich bestimmten damals praktisch die Geschichte nicht nur Europas, sondern auch der übrigen Welt. Und sie haben uns damals eine Menschheitskultur empfohlen und gepredigt. Sie wollten eine befriedete Weltwirtschaft und sie versprachen einen Weltfrieden. Und nichts ist dergleichen eingetreten und man wollte es in Wirklichkeit auch nicht. Man hat anstelle einer Weltwirtschaft eine Weltausbeutung gesetzt und anstelle eines Weltfriedens bewusst eine Ausblutung möglichst vieler Völker. Und deshalb kann man nicht nur die Gedankenwelt der Leute ablehnen, sondern man muss ihnen auch jeden guten Willen absprechen, überhaupt einen solchen schönen Gedanken verwirklichen zu wollen. Und so ist es gekommen, dass England sich gegen Europa entschieden hat. Die Bankrotteure von Versailles und die Kostgänger des jüdischen Geldsackes, sie haben in England gesiegt. Wenn wir das feststellen, so glauben wir, dass damit schon eine historische Feststellung getroffen wird. Die Engländer hatten in Deutschland alle Türen offen. Man hat sie gern angehört, man hat ihnen Ausgleichsmöglichkeiten mehr und mehr geboten. Man hat noch gehofft, dass über dieses börsianisch-jüdische England doch noch andere Kräfte unter Umständen ans Ruder kommen könnten. Denn ein Volk besteht ja nicht nur aus einer einzigen Kaste. Es hat auch in England der Carlyle gegeben, ein England von Charles Dickens, der der damals herrschenden Schicht in seinen Romanen die Brutalität des britischen Lebens, die Brutalität der ganzen Menschenerziehung vorgeworfen hatte. Das hat nicht viel genutzt. Und es hat noch eine Persönlichkeit gegeben, die vielleicht hier unbekannt ist, die auch in England, glaube ich, heute total unbekannt ist, die aber gleichsam als letzter Ritter eines guten englischen Wesens noch darstellt. Das war der Feldmarschall Neville Chamberlain. Er hieß genauso wie der jetzige Ministerpräsident. Er hatte sich in allen Kriegen einen Ehrennamen in der britischen Armee errungen. als der Burenkrieg ausbrach, da ist dann dieser Feldmarschall Neville Chamberlain gegen die blutdürstigen Methoden von Kitchener und Genossen aufgetreten und hat geschrieben, ich hasse die Art, wie dieser Krieg von Kitchener geführt wird. Wir verdienen die Verurteilung aller zivilisierten Völker. Und als man ihm die ganze Presse sperrte und die ganze Öffentlichkeit, da schrieb er noch am 16. August 1901, Rügen und Strafen lassen mich vollkommen gleichgültig. Und lieber reiche ich meinen Marschallstab dem König zurück, als dass ich Schweigen bewahre über eine Frage, welche die Ehre meines Vaterlandes und der Armee, der ich angehöre, betrifft. Es hat dem Mann nichts geholfen. Es wurde ihm gesperrt. Alle Öffentlichkeit, seine Biografie, und er schlägt alle diese gerade für ihn charakteristischen Tatsachen. Und als er 1902 starb, da wagte nicht mal sein Freund und Adjutant Lord Roberts an seinem Sarge mitzugehen. So starb einer der letzten englischen Ritter und heute herrschen die Gegenritter mit Herrn Churchill an der Spitze. Und deshalb muss das deutsche Volk heute sagen, es sind in England alle Möglichkeiten gegeben worden, jetzt gibt es für uns keine guten und schlechten Engländer mehr, sondern Großbritannien mit seiner Herrscherkaste als Feind des europäischen Kontinentes. Wir haben viel über das Forstreich des Mittelalters geschimpft und geschrieben. Wenn ein Raubritter sich an irgendeiner Straßenkreuzung oder an einem Flussübergang festsetzte und von den Pfeffersäcken möglichst viel Tribute forderte und haben das als ein Schandmal des Mittelalters gekennzeichnet. Was wir heute sehen, ist dieses Forstreich in einem überdimensionalen Maßstabe vor uns. Vor dem europäischen Kontinent lagert eine Insel. Und dieses Inselreich, das über Güter in der ganzen Welt verfügt, maß sich an, über den Brotkorb aller europäischen Völker zu bestimmen und nennt das humanitäre Kriegführung. Und mehr noch, sie sagen, das sei ein Kreuzzug, wenn sie uns aushungern wollen. Wir glauben nach den Erfahrungen in Polen, dass dieser Kreuzzug nur ein Geldkreuzzug ist. Und wenn sie von Christentum sprechen, dann glauben wir, dass diese bösen Christen mit ihrem Opium Gott nicht berufen sind, uns dieses Christentum zu predigen. Wenn wir das Ende dieses Krieges vor Augen schauen, dann wissen wir, dass das auch das Ende der englischen demokratischen Krankheit in Europa bedeuten wird. In unseren Augen gewinnt deshalb diese notwendige Auseinandersetzung ihren dreifachen tiefen Sinn. Erstens, die deutsche Einheit und Größe, die Erfüllung eines Traumes von 2000 Jahren. In unseren Augen, da steigen alle jene Kämpfer empor, die halbbewusst oder unbewusst ihre Hand an dieses Werk gelegt haben. Seit der Zeit, als Hermann seine Mannen gegen die römischen Legionen formte und keine Nachfolger fand, als Theodorich der Große das erste große germanische Reich des Abendlandes schuf, als das großfränkische Universalreich zerbrach und König Heinrich erneut die Stämme sammelte und über alle diese großen Ritter und Könige und Bürger und Forscherdenker hinweg ist dieses Reich nunmehr geeint in allen seinen Stämmen und zum ersten Mal treten diese Stämme der übrigen Welt geeint wie noch niemals in 2000 Jahren gegenüber. Zweitens, eine neue soziale Ordnung und Gerechtigkeit in einer kapitalistischen Welt aufzurichten, die 150 Jahre mit dem Erbgut und mit den Gedanken aller Europäer Schindluder getrieben hat, Auch das ist der zweite große Sinn dieser Auseinandersetzung, die vom deutschen Volke getragen wird. Und drittens, eine Neuordnung Europas und Sicherung der Ernährung und Wohlfahrt für seine Völker und Rettung des ehrwürdigen Kontinents vor Interessen, die mit diesem Kontinent gar nichts zu tun haben. Das ist die Fahrprobe aller deutscher Stämmen. Das ist der Sinn, warum unsere Kameraden an der Front stehen. Das ist der Sinn, warum wir hier in der Heimat unsere Pflicht zu tun haben. Das ist der Sinn so tief, dass er wirklich jeden Menschen, jedes Herz und jeden Gedanken zu erfüllen vermag. Und ich schließe mit einem Wort des alten Generalfeldmarschalls Grafen Jörg von Wartenburg. Und wenn die Not nicht Eisen bricht, das Eisen bricht die Not. Wir danken Ihnen für die erhebende Stunde, die Sie uns gegeben haben. In alter Treue und ewiger Dankbarkeit grüßen wir den Führer. Adolf Hitler, Sieg! Sieg!